Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Habakuk, Kapitel 2, Vers 14. Die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen und davon erfüllt sein, so wie Wasser das ganze Meer füllt. Gott segne dieses Wort. Wahrnehmen. In diesem Bibelvers hier, aus dem Alten Testament, aus dem Buch Habakuk, lernen wir mehr über das Wahrnehmen und vor allem Gottes Wahrnehmung und was wir wahrnehmen. Und in diesem Bibelvers hier schreibt eben Habakuk die Antwort zu seinen Gebeten. Ja, er hat also Klagen sind es eigentlich. Es sind so Klagen, eine erste und eine zweite Klage, die Habakuk unserem Herrgott vorbringt. Und Gott antwortet hier, dass eben in Gottes Zeit eben die Menschen die Gottes Herrlichkeit erkennen werden. Und Habakuks Schwierigkeit ist im Buch Habakuk, dass er den Menschen mitteilt, also er predigt die Gottesnachricht und die Herzen der Menschen sind so hart, dass sie ihm gar nicht zuhören. Und Habakuk stellt sich die Frage, ja, hört denn unser Herrgott überhaupt mir zu, wie ich dann die Menschen, dass ich die Menschen warne, ja, vor dem Bösen und dass sie auf Abwägen sind, die Menschen. Hören die überhaupt zu und hört unser Herrgott überhaupt zu? Ja? Und geht mal rein in das ganze Buch Habakuk. Und es geht darum, um die Wahrnehmung, dass eben Habakuk eben als Gottes Sprecher versucht, die Herzen der Menschen zu erreichen. Und die Leute, viele, haben sich abgewandt von Gott. Und er ist frustriert, er ist verzweifelt, ja, kann man sagen. Und er klagt also das erste Mal dem Herrn, der Herrgott antwortet ihm, spricht ihm ins Herz. Und das zweite Mal klagt Habakuk sein Leid, sein Herz zu dem Herrgott. Und Gott antwortet nochmal. Und zu guter Letzt, und wie auch hier auch schon angekündigt, stellt eben Gott klar, dass er alles wahrnimmt. Er sieht die Herzen der Menschen, er sieht Habakuks Herz, er sieht die Herzen der anderen Menschen, auch die, die ihm abgewandt sind, die Gott abgewandt sind, und er ermutigt Habakuk, weiterzumachen und sozusagen die gute Nachricht im Alten Testament, so kann man das nicht genau sagen, aber eben Gottes, besser gesagt ist, eben Gottes Wort, den Menschen in die Herzen zu sprechen. Er hilft Habakuk zu verstehen, dass er da ist und mit Habakuk ist und dass eben trotz des Exils, welches dann zu der Zeit dann auch drohte und auch kam, das Exil nach Babylon, dass letztendlich ein Teil der Menschen zumindest, deren Herzen wieder Gott zugewandt sind, und das schreibt er eben hier, dass eben die ganze Erde ja die Herrlichkeit des Herrn erkennen wird. Also es ist davon erfüllt sein, so wie das Wasser das ganze Meer erfüllt. Also dass eben Menschen eben doch Gott wieder wahrnehmen werden, allerdings trotz des Exils nach Babylon. Ja? Und das ist auch für uns wichtig zu verstehen, dass wir wie Habakuk auch uns Jesus Christus zuwenden, unserem Herrgott als Gott im Fleische, und der Heilige Geist uns ins Herz spricht. Und wir, ja, oft ist es so, dass wir auch Gott, ja, klagen können, wir können Gott anrufen. Das Wichtigste ist, dass wir zu Gott kommen und dass wir mit Gott sprechen. Und besonders, wenn wir Gott nicht wahrnehmen oder wenn wir umgeben sind vom Bösen oder Menschen, die uns Leid tun oder Böses antun, was auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir zu Christus, jedes Mal immer wieder zu Christus kommen und er uns dann hilft und uns dann ins Herz spricht, dass er eben doch alles wahrnimmt, und uns nicht vergessen hat. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für uns alle so, dass wir auch Zeiten haben, wo wir Leid haben oder Kummer, ob das nun physisch oder mental oder in verschiedenster Weise einfach das Gefühl haben oder wir können oder wir hören, wissen nicht, ob Gott uns überhaupt wahrnimmt. Und die Antwort ist, ja, er ist da und er hilft uns. Und das sind ganz besonders Momente, wenn wir in solchen Situationen sind, dass wir zu Gott kommen im Gebet und Gott uns dann hilft und ins Herz spricht, dass er uns wahrnimmt und dass er da ist und einen guten Plan, Zeitrahmen für jeden Menschen hat. Und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns hilfst zu verstehen, wie du uns wahrnimmst und dass du alle Herzen der Menschen siehst und dass wir nicht alleine sind. Und dafür sind wir dankbar. Und bitte erinnere uns dann, lieber Herr Jesus, dass wir wie Habakuk, dass wir zu dir kommen, besonders in Zeiten, wo wo Schwierigkeiten da sind oder Probleme, Kummer, Sorgen, was auch immer es ist. Oder auch, dass wir einfach das Gefühl haben, dass du gar nicht da bist. Das sind die wichtigsten Momente, wo die Einladung bestehen bleibt, zu dir zu kommen. Und du hilfst uns dann ins Herz zu sprechen, dass wir nicht alleine sind. Und dass wir diese Dinge auch von deiner Perspektive wahrnehmen können. Du teilst uns das mit und sprichst uns das ins Herz durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses und beten dies in deinem Namen. Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.